17. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Sonja. Ein Weihnachtsmahl von Charles Dickens. Übersetzt von Karl Kolb. Weihnachten. Wessen Brust bei der Rückkehr des Christfestes nicht ein freudiges Gefühl bewegt, in wessen Gedächtnis nicht irgendeine fröhliche Rückerinnerung erwacht, der muß ein Menschenfeind sein. Es gibt Leute, die dir sagen werden, das Christfest sei für sie nicht mehr das, was es sonst zu sein pflegte. Jede neue Weihnachten haben ihnen immer wieder die neue Überzeugung gebracht, dass irgendeine angenehme Hoffnung oder irgendeine glückliche Aussicht vom vergangenen Jahre verdüstert oder verschwunden sei, und die diesjährige erinnere sie bloß daran, dass ihre Umstände schlechter und ihr Einkommen geringer geworden, an das Fest, welches sie sonst an diesem Tage ihren Freunden gegeben, und an die teilnahmlosen Blicke, welche ihnen nun im Missgeschicke und Unglücke dafür zuteil würden. Solchen trüben Rückerinnerungen muß man keinen Raum geben. Es haben wohl nicht viele Menschen lange genug in der Welt gelebt, um sich nicht jeden Tag im Jahre so etwas in das Gedächtnis zurückrufen zu können. Du mußt dir nicht gerade den freudigsten der 365 Tage zu deinen trüben Rückerinnerungen wählen, sondern rücke deinen Stuhl an das trauliche Kaminfeuer, fülle dein Glas, stimme einen Gesang an. Und ist deine Stube auch etwas kleiner als ein Dutzend Jahre früher, ist auch dein Glas mit dampfendem Punsch statt mit perlendem Weine gefüllt, was liegt daran? Trink es bis auf den Grund, fülle es wieder, singe dein altes Lieblingslied und danke Gott, dass es nicht noch schlimmer steht. Betrachte die fröhlichen Gesichtchen deiner Kinder, die um das Feuer her sitzen. Ein Sitzchen ist vielleicht leer, eine kleine Gestalt, die des Vaters Herz erfreute, auf welche die Mutter mit Stolz sah, wird vielleicht nicht mehr darunter sein. Lass die Toten ruhen. Denke nicht daran, dass ein kurzes Jahr zuvor das liebliche Kind, das nun im Staube modert, mit der Blüte der Gesundheit auf den Wangen und der heiteren Kindesunschuld in den freudeglänzenden Augen vor dir saß. Rufe dir die noch übrigen Gottesgaben, deren jedem Menschen so viele gegeben sind, ins Gedächtnis und denke nicht ferner an das vergangene Missgeschick, dessen jeder auch seinen Teil hat. Mit heiterem Auge und zufriedenem Herzen fülle dein Glas wieder. Was gilt's? Dein Christtag wird ein fröhlicher, dein Neujahr ein glückliches sein. Wer wird bei den Gefühlsergüssen und dem redlichen Austausche wohlgemeinter Freundschaftsversicherungen, an denen diese Jahreszeit so reich ist, teilnahmlos bleiben? Eine Weihnachtsfamilienpartie. Wir kennen auf der Welt nichts Herrlicheres. In dem Namen Weihnachten scheint schon ein vollkommener Zauber zu liegen. Kleine Eifersüchteleien und Zwistigkeiten werden vergessen, freundschaftliche Gefühle in manchem Busen erregt, dem sie lange fremd geblieben. Vater und Sohn, Bruder und Schwester, die monatelang mit abgewandten Augen aneinander vorübergingen oder deren kalte Blicke sich beiderseitig begegneten, können sich wieder näher umarmen, kehren zur alten Freundschaft zurück und begraben die bisherige Erbitterung in ihrer jetzigen Freude. Gleichgesinnte, gute Herzen, die einander wehe getan haben und gerne wieder eingelenkt haben würden, wenn nicht falscher Stolz und Eigenliebe sie davon abgehalten hätte, werden wieder eins, und alles atmet Güte und Wohlwollen. Es wäre zu wünschen, dass das Christfest das ganze Jahr hindurch dauerte und Vorurteile und Leidenschaften, die unsere bessere Natur entwürdigen, nie unter denen einrissen, denen sie stets fremd bleiben sollten. Die Christfest-Familienpartie, von der wir sprechen wollen, ist nicht bloß ein Verein von Bekannten, die sich erst seit ein paar Wochen kennen, auch nicht Folge einer dieses Jahr erst entstandenen Bekanntschaft, keine Zusammenkunft, die im vorigen Jahre nicht stattgefunden hat und kaum im nächsten wiederholt werden dürfte. Es ist vielmehr eine jährliche Vereinigung womöglich aller Mitglieder einer Familie, jung und alt, reich und arm. Und alle dazugehörigen Kinder sehen ihr schon seit 2 Monaten mit fieberhafter Erwartung entgegen. Früher wurde sie bei dem Großvater abgehalten. Nachdem aber Großvater alt und schwach geworden und Großmutter mit, haben sie ihre eigene Haushaltung aufgegeben und wohnen nun bei Onkel George. Daher findet die Gesellschaft nun stets in Onkel Georges Haus statt. Aber Großmutter spendet die meisten guten Sachen dazu, und Großvater lässt sich's nicht nehmen, den weiten Weg nach dem Newgate-Markt hinabzuhumpeln, um den Truthahn zu kaufen, welchen er durch einen gemieteten Träger im Triumph nach Hause schaffen lässt, wo dann der Mann jedes Mal über und außer seinem Lohne noch ein Glas Branntwein haben muß, um der Tante George Wohlsein auf fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neujahr zu trinken. Was Großmama anbelangt, so ist sie 2 oder 3 Tage vorher sehr verschlossen und tut sehr geheimnisvoll, aber doch nicht genug, um der Verbreitung des Gerüchtes vorzubeugen, dass sie jeder Magd eine wunderschöne neue Haube mit farbigen Bändern und allerlei Bücher, Federmesser und Bleistiftröhren für die jungen Sprösslinge gekauft habe, der verschiedenen weiteren geheimen, nachträglichen Bestellungen der Tante George zu erwähnen, als da zum Beispiel beim Pastetenbäcker, dass er noch 1 Dutzend Pastetchen zum Mittagsessen und einen Rosinenkuchen für die Kinder liefern solle. Am Christabend ist Großmutter in ihrem rechten Element und prächtig aufgeräumt. Wenn sie den ganzen Tag über die Kinder angehalten hat, Zwetschgen auszusteinen, so bittet sie regelmäßig jedes Jahr Onkel George in die Küche herabzukommen, seinen Rock abzulegen und etwa 1/2 Stunde lang den Pudding umzurühren, dem sich Onkel George zum ausnehmenden Vergnügen der Kinder und der Dienstboten gutmütig unterzieht. Der Abend wird dann frühzeitig durch ein herrliches Spiel wie blinde Kuh beschlossen, wobei Großpapa sich sehr in Acht nimmt, nicht gefangen zu werden, da er nicht versäumen darf zu zeigen, wie gut er noch auf den Beinen ist. Des anderen Morgens geht das alte Paar mit so vielen Kindern, als der Kirchenstuhl nur fassen kann, in größtem Staat zur Kirche, während Tante George zu Hause bleibt, um Flaschen abzustauben und die Tische zu füllen. Und Onkel George schleppt Flaschen in das Speisezimmer, schreit sich fast heiser nach einem Pfropfzieher und kommt jedermann in den Weg. Wenn die Kirchgänger zum Frühstück zurückkommen, zieht Großpapa einen kleinen Mistelzweig aus der Tasche und redet den Knaben zu, ihre kleinen Cousinen unter demselben zu küssen. Ein Vorschlag, welcher zum grenzenlosen Vergnügen der Knaben und des alten Herrn ausgeführt wird. Der Großmutter Ansichten von guter Zucht läuft aber dies schnurstracks zuwider, bis Großpapa sagt, als er 13 Jahre und 3 Monate alt gewesen, habe er die Großmama auch unter einer Mistel geküsst, worauf die Kinder in die Hände klatschen und von ganzem Herzen lachen, worein auch Tante und Onkel George einstimmen. Großmutter wird selbst heiter und sagt mit wohlgefälligem Lächeln, dass Großvater stets ein loser Vogel gewesen sei, worüber die Kinder abermals recht herzlich lachen, Großvater aber noch herzlicher als alle. Doch all dies will noch nichts heißen gegen die Spannung, welche nun folgt, wenn Großmama in einer hohen Haube und schieferfarbigem Seidenkleid und Großpapa mit wunderschön gefälteltem Busenstreif und weißem Halstuche sich in dem Besuchzimmer an das Kamin setzen und Onkel Georges Kinder, nebst unzähligen kleinen Cousins und Cousinchen, der Reihe nach neben ihnen auf die Ankunft der sehnlich erwarteten Gäste harren. Plötzlich hört man eine Kutsche vorfahren. Onkel George sieht aus dem Fenster und ruft, »Da kommt Jane!« worauf die Kinder zur Türe hinaus über Hals und Kopf die Treppe hinabeilen. Und Onkel Robert und Tante Jane und das liebe Kleine und die Wärterin und die ganze Gesellschaft unter lärmendem »Ach, Herrje« der Kinder und den beständigen Warnungen der Wärterin, dem Kleinen nicht wehe zu tun, von den Kindern die Treppen hinaufgeführt werden. Großpapa nimmt das Kind, Großmama küsst ihre Tochter, und kaum hat sich die Verwirrung dieses ersten Willkomms etwas gelegt, als wieder neue Tanten und Onkel mit weiteren Cousins und Cousinen ankommen. Die herangewachsenen Vetterschaften kokettieren miteinander, die Kleineren machen es auch gleich nach, und man hört nichts mehr als ein verwirrtes Durcheinander von Plaudern, Lachen, Lust und Freude. Während einer kleinen augenblicklichen Pause in der Konversation hört man ein zögerndes, zweimaliges Klopfen. Jedermann fragt, wer ist das? Und einige Kinder, die bisher am Fenster gestanden, kündigen mit gedämpfter Stimme an, es sei die arme Tante Margaret. Nun verlässt Tante George das Zimmer, um den Neuankommenden entgegenzugehen, und Großmutter setzt sich noch steifer und vornehmer zurecht, denn Margaret hat ohne ihre Einwilligung einen armen Mann geheiratet, und als ob Armut noch keine hinreichende Strafe gewesen, wurde sie von ihren Angehörigen verlassen und von der Gemeinschaft ihrer nächsten Verwandten ausgeschlossen. Aber das Christfest war gekommen, und die lieblosen Gesinnungen, welche das Jahr über die besseren Gefühle unterdrückt hatten, schmolzen unter seinem zauberischen Einflusse, wie die leichte Eisrinde unter der Morgensonne. Es gehört nicht viel dazu, dass Eltern in augenblicklicher Aufwallung ein ungehorsames Kind verdammen, aber sie in einer Zeit, wo alles nur herzliche Zuneigung und Heiterkeit atmet, von dem häuslichen Herde, um den auch jenes schon bei so manchem Jahreswechsel an demselben Tage gesessen, bis das Kind allmählich zur Jungfrau heranwuchs und dann, fast unmerklich, auf einmal als ein stolzes, schönes Weib dastand, zu verbannen und von sich zu stoßen, ist ein himmelweiter Unterschied. Die frostige Miene kaltsinniger Vergebung, welche sie, gleichsam mit vollem Rechte, angenommen hatte, stand der alten Dame sehr übel an, und als die arme Frau, kummerbleichen Angesichts und fast gebrochenen Herzens, doch nicht durch Armut, denn die konnte sie tragen, sondern im Bewusstsein unverdienter Hintansetzung und unverschuldeter Lieblosigkeit von ihrer Schwester hereingeführt wurde, konnte man schnell sehen, was angenommen und was Natur war. Eine augenblickliche Pause folgte. Die Tochter entschlüpft plötzlich ihrer Schwester und stürzt sich schluchzend ihrer Mutter in die Arme. Der Vater tritt rasch ein paar Schritte vor und drückt ihrem Manne die Hand. Alles drängt sich um sie her. Herzliche Glückwünsche werden ausgetauscht und Fröhlichkeit und Einigkeit treten wieder in ihre alten Rechte. Das Mahl lässt nichts zu wünschen übrig. Alles geht aufs Beste. Alles ist in der herrlichsten Stimmung und jedermann aufgelegt, sich und anderen zu gefallen. Großpapa erzählt ausführlich, wie er den Truthahn gekauft und macht nur eine kleine Abschweifung, den Ankauf anderer Truthühner an früheren Christtagen betreffend, was Großmama in den kleinsten Einzelheiten bestätigt. Onkel George gibt auch Geschichten zum Besten, zerlegt Geflügel, trinkt hie und da einmal, scherzt mit den Kindern, die am Seitentischchen sitzen, winkt den Cousins und Cousinen zu, einander Liebeserklärungen zu machen oder sich machen zu lassen, und erheitert jedermann durch seinen guten Humor und seine freundliche Gastlichkeit. Wenn endlich eine stämmige, kräftige Dirne mit einem riesenhaften Pudding, auf welchem ein Stechpalmenzweig steckt, hereintritt, bricht die junge Brut in ein helles Jauchzen aus, schlägt die kleinen, runden Händchen zusammen und trampelt mit den dicken Stumpffüßchen, dass man ihre Lust bloß mit der frohlockenden Bewunderung vergleichen kann, mit welcher das erstaunliche Kunststück, brennenden Rum stückchenweise herauszuschöpfen, von ihnen aufgenommen wird. Und dann noch der Nachtisch und der Wein und die Späße. Und wie unterhaltend Tante Margarets Gatte ist. Man sieht jetzt erst, was er doch für ein artiger Mann ist und wie viel Aufmerksamkeit er für die Großmutter hat. Der Großvater singt nicht allein sein Lied, welches er jedes Jahr zum Besten gibt, mit beispielloser Kraft, sondern lässt sogar, in Erwiderung der ebenfalls jedes Jahr wiederkehrenden Artigkeit eines einstimmigen Da Capo-Rufens, ein neues los, welches außer der Großmutter noch niemand gehört hatte, und ein kleiner Bösewicht von Cousin, welcher bisher bei den Alten wegen gewisser abscheulicher sowohl Unterlassungs- als Begehungssünden, er hatte sich nämlich durchaus nicht wehren lassen und beharrlich in einem Fort Burton Ale getrunken, etwas in Ungnade gefallen war, bringt auf einmal die erstaunte Gesellschaft in ein konvulsivisches Lachen, indem er sich den Spaß macht, aus eigenem Antriebe das tollste und komischste Zeug von der Welt zu singen. So vergeht der Abend auf das Ordentlichste, froh und heiter, in traulicher Geselligkeit und Freude, und dies trägt weit mehr dazu bei, in jedem Sympathie für seine Nachbarn zu erwecken und die freundliche Zuneigung zu ihnen auch während des kommenden Jahres festzuhalten, als alle Sommer- und Winterpostillen, welche die gesamte Geistlichkeit der ganzen Welt je geschrieben hat. Ende von Ein Weihnachtsmahl.